Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere Schlagzeilen. Dritte Nienburger Seniorenmesse, Tour de Mike und Eule steigt auf. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Mike Beermann setzt in der politischen Sommerpause seine jährliche Tour de Mike, ihr Abgeordneter, auf Achse fort und lädt Bürger dazu ein, seine Etappenziele mitzugestalten. Die Menschen im Landkreis Nienburg können mich dabei unterstützen, interessante Projekte, Firmen und Vereine in meinem Wahlkreis kennenzulernen, so Beermann in einer Pressemitteilung. Die Tour beginnt am 15. August und läuft 2 Wochen. Anmeldeschluss ist der 10. Juni. Am kommenden Samstag findet im Nienburger Rathaus die dritte Seniorenmesse statt. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher an Vorträgen und Vorführungen teilnehmen und sich an zahlreichen Ständen informieren. Organisiert wird die kostenfreie Messe von Stadt und Landkreis Nienburg. Den Hintergrund der Messe erläutert Andrea Braunack, Fachdienst Altenhilfe vom Landkreis Nienburg. Ja, es gibt immer mehr Senioren im Landkreis und für die müssen wir irgendwas bieten. Die müssen wissen, was machen wir jetzt nach dem Arbeitsleben, was fangen wir mit unserer Freizeit an und können sich informieren, was ist, wenn es vielleicht doch nicht mehr so gut geht gesundheitlich, was habe ich dann für Alternativen. Am Montag führte die Polizei Nienburg abermals eine Kontrollaktion zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls und Tageswohnungseinbruches durch. Von vormittags bis in die frühen Abendstunden bestreiften Polizistinnen und Polizisten die Stadtteile von Nienburg. Neben Fahrzeug- und Personenkontrollen wurde zudem auch Prävention betrieben. Laut Polizei sind bei der Aktion nicht nur amtsbekannte, sondern auch ortsfremde Personen angetroffen und kontrolliert worden. Erfreulich ist, dass es in dem genannten Zeitraum zu keinem Vorfall gekommen ist. Weiterhin hofft die Polizei, dass sich durch solche Maßnahmen der tendenziell erfreuliche Rückgang dieser Delikte im Zuständigkeitsbereich der Polizei Nienburg fortsetzt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der ersten Fußballkreisklasse Nord gewinnt die JG Eule die Meisterschaft. Am letzten Spieltag machte die JG mit einem 2:2 bei Hoyerhagen eine gute Saison rund und steigt nun direkt in die Kreisliga auf. Zweiter wurde der SV Dudenhausen nach einem 7:0 Heimerfolg über Erichshagen. Dudenhausen trifft nun am Sonntag in der Aufstiegsrelegation auf den SV Warmsen aus der Südstaffel. Beginn der Partie ist um 14 Uhr in Rodewald. Dritter wurde der TSV Hassel, der bei der Zweitvertretung des SV BE Steimke mit 3:7 verlor. Absteigen wird der FC Nienburg und die SG Hoya 2. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.